Am Nachmittag fuhr ein Autofahrer Augenzeugenberichten zufolge erst an einigen israelischen Soldaten am Rande einer jüdischen Siedlung im Westjordanland vorbei, drehte dann um und raste in die Gruppe hinein. Drei der Soldaten wurden verletzt, zwei davon schwer. Andere Soldaten eröffneten das Feuer auf das Fahrzeug. Das Auto überschlug sich, der Fahrer wurde schwer verletzt. Es handelt sich Medienberichten zufolge um einen Palästinenser aus einer nahegelegenen Ortschaft. Israels Sicherheitsbehörden stufen den Vorfall als Terrorattacke ein. Premier Netanyahu lobte die Soldaten für ihr schnelles Eingreifen und erklärte, er finde es seltsam, dass diejenigen, die Terror gegen Palästinenser verurteilen würden, schwiegen, wenn sich die Gewalt gegen Juden richte. Der Ort des aktuellen Vorfalls liegt in der Region von Nablus und nur wenige Kilometer von dem palästinensischen Dorf Duma entfernt. Dort starb vor rund einer Woche ein palästinensisches Kleinkind bei einem Brandanschlag auf das Haus seiner Eltern. Die Behörden vermuten nationalreligiöse jüdische Extremisten hinter der Tat. Die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten ist seitdem äußerst angespannt.